Abschnitt 14 aus Kriminalistisches Reisebuch von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Berliner Polizei und ihre Schaustücke, Teil 2. Trotz ungeheuren Kostenaufwands ist die Ausstellung von einer geradezu schamlosen geistigen Leere, was bereits allen Gästen der Vorbesichtigung klar war, wenn auch in der von den Polizeinachrichten abhängigen Presse das Lob dieser Reklamemesse gesungen wird. In der großen Halle stehen Kabinen der deutschen Staaten, geschmückt mit dem betreffenden Wappen, innen aber ist nichts zu sehen als elegante Möbel und eine Ansicht der Landeshauptstadt. Die verblüfften Besucher fragten, was das zu bedeuten habe, und erhielten zur Antwort, das seien die Repräsentationsräume der deutschen Staaten. Die Wiener Polizei, das hemmungsloseste Reklameunternehmen Europas, bringt außer der Fotografie ihres unersättlich eitlen Präsidenten bei Abnahme einer Parade noch einige Abbildungen von Wohltätigkeitsinstitutionen für Schutzleute, die direkt oder indirekt dem Busenfreunde Schobers, dem Kettenhändler, Kriegsgewinnler und Valutenschieber Bosel zu verdanken sind. Außerdem ist ein neues Abformungsverfahren aus buntem Wachs zu sehen, dessen Produkte ins Schaufenster eines Modengeschäftes oder eines Friseurladens gehören, aber mit Kriminalistik wenig zu tun haben. Admiral Horthy hat darauf verzichtet, die Holzknüppel auszustellen, mit denen die ungarischen Kommunistinnen misshandelt wurden, nachdem man sie geschändet hatte. Horthy hat darauf verzichtet, die Instrumente der Frankenfälscher vorzuführen. Er begnügt sich mit Beweisstücken harmloserer Verbrechen wie Jagdfrevel und Heiratsschwindel und zeigt die sportlichen Leistungen seiner Polizisten. Ägypten hatte seine Beteiligung an der Ausstellung zugesagt und begeistert gab die Ausstellungsleitung im Vorhinein eine riesige Koje her. Leider kam Ägypten nur mit ein paar Fotografien angerückt und nun steht ein kleiner Ägypter weltverloren da, als hätte er sich mit seinem Guckkasten in der Wüste verirrt. Danzig naht mit falschen Spielmarken und mit Spielertricks aus dem Casino Zoppot, hat jedoch nicht unterlassen, einen legalen Baccarat-Schlitten auszustellen, um zu beweisen, dass auf diese Art gesetzlich Bauernfang und Spielschwindel in Zoppot betrieben wird. Das Präsidium Warschau exponiert im öffentlichen Teil der Ausstellung Tatbestandsaufnahmen, für deren Verbreitung eine Privatperson schwere Zuchthausstrafen zu gewärtigen hätte. Man bestaunt einen nackten Selbstmörder, in einer Schlinge hängend, von vorne aufgenommen, Detailfotografien von Kinderschändungen, Tableaus mit Mädchenmorden. Besondere Ideenarmut macht sich in der historischen Abteilung breit. Die Polizei des Altertums ist durch Wachsfiguren eines Cäsaren und zweier Liktoren und durch einige Fasziesbündel dargestellt, was herzlich albern ist, wenn es nicht eine Huldigung für die modernen Faschisten bedeuten soll. Im Mittelalter finden wir alte Bekannte wieder, Folterinstrumente und Richtschwerter, die wir in Castans Panoptikum gruselnd betrachtet haben und die nach dessen Versteigerung in den Besitz der Polizei gelangten. In der Abteilung Neuzeit ist von der Ansbacher Polizei ein Zimmer dem Andenken des armen Findlings Kaspar Hauser geweiht. Man sieht seine Uhr, seine Kleider und Wäsche mit den Stichmarken des Mordinstrumentes und die ganze Literatur über diesen geheimnisvollen Unbekannten. Solcher Art wäre die ganze Ausstellung zu arrangieren gewesen. Ein Raum für das Attentat auf Kotzebue, einer für den Rastatter Gesandtenmord, ein paar Räume für die Demagogenverfolgungen und die Hochverratsprozesse. Und die politische und Geistesgeschichte Deutschlands hätte in polizeilichen Einzeldarstellungen erstehen können. Davon aber findet sich, außer einigen Vitrinen mit Zensurvermerken, beschlagnahmten Büchern und verbotenen Bühnenmanuskripten, nirgends eine Spur. Die politische Polizei vereinigt in einem Rahmen Bilder vom Überfall auf Walter Rathenau. Die Leute, die das Auto und die Waffen beschafft und auch sonst für den Mord und die Mörder vorgesorgt haben, fette Popo-Gesichter mit Schmissen, haben fürchterliche Strafe erleiden müssen. 2 Monate Gefängnis, durch die Untersuchungshaft abgebüßt. Fotografien von den Fememorden an Leutnant Sand, dem Bäcker Willi Legner in Elsgrund-Döberitz und einem Unbekannten aus Küstrin fehlen nicht. Die Mörder des jungen Erich Panier sind in Effigie als Tableau angeordnet, doch ist die Glasplatte darüber mit schwarzen Papierstreifen derart beklebt, dass man den Beruf der Bravi nicht lesen kann. Unter diesen Streifen stehen nämlich die Worte Hauptmann, Oberleutnant, Leutnant und Wachtmeister. Leider sind manchmal von Mördern nur die Uniformbilder zu beschaffen gewesen, und der Attentäter auf Maximilian Harden ist mit dem studentischen Stürmer abkonterfeit. Die übrigen Objekte aus dem Tätigkeitsgebiet der politischen Polizei gelten den Kommunisten. Beschlagnahmte Literatur von Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Larissa Reisner und vielen anderen. Bilder vom Siegessäule-Attentat, die Opfer des Leipziger Checker-Prozesses. Ohne den angeblichen Hauptangeklagten, den Spitzel Felix Neumann. Max Hölz ist in der Ausstellung überall zu sehen. Max Hölz mit Vollbart, Max Hölz mit Schnurrbart, Max Hölz glatt rasiert, die rote Armbinde von Max Hölz, die Armbinde des Adjutanten von Max Hölz. Die Festnahme von Max Hölz scheint überhaupt der Stolz der deutschen Polizei zu sein, und man vergisst, dass die Tschechoslowaken, als sie ihn nach dem vogtländischen Aufstand verhafteten, binnen kurzem wieder entlassen haben, indem sie ihm bescheinigten, er habe seine Taten nur aus politischer Überzeugung begangen. In der geschlossenen Abteilung, vor deren Tür sich Kämpfe von Einlassheischenden entspinnen, sind vor allem jene pornografischen Zeitschriften gesammelt, die man an jedem Zeitungskiosk ausgehängt findet, und andere unzüchtige Literatur, meist auf fotografischem Wege vergrößert. Ein Salon, von einer Möbelfirma eingerichtet, sie empfiehlt sich mit vollem Namen und Adresse dem P.T.-Interessenten, stellt die Wirkungsstätte einer Masochistin vom Schlage der ermordeten Gräfin Strachwitz dar. Mit Ruten, Peitschen, gespornten Damenstiefeln, Maulkörben für Menschen und einem riesigen Nickelkäfig, in dem der zu peinigende nackt hochgezogen wurde. Wer den Zweck eines oder des anderen Gegenstandes nicht begreifen sollte, kann aus einem Inventarverzeichnis von liebevoller Genauigkeit ersehen, Nummer 6 sei ein Keuschheitsgürtel und Nummer 8 eine Beischlafschürze mit Stacheln. Im besetzten Gebiet Deutschlands hatte ein Fotograf seine Kundinnen mit gespreizten Beinen auf einen hohen Schemel setzen lassen und nicht nur deren Gesicht, sondern mit einem auf dem Boden postierten Apparat auch deren Körper fotografiert. Von seinen Bildern sind nahezu 100 ausgestellt. An die erotischen Köstlichkeiten schließen sich verschiedene Neuerungen auf dem Gebiete des Fahndungswesens. Besonders raffiniert erdacht ist eine Lauschzelle zwischen 2 Kerkerzellen, in denen sich je ein Komplize befindet. Zwischen ihnen hockt Tag und Nacht unbemerkt der Spitzel, der jedes Wort abhören kann. In der geheimen Abteilung sind auch die politischen Flugblätter in Mappen gesammelt. Einige fehlen, aber es wird auf einer großen Tafel verkündet, zahlreiche beschlagnahmte Druckschriften, insbesondere linksradikale Zersetzungsschriften zur Agitation in der Schutzpolizei und in der Reichswehr, können aus dienstlichen Gründen nicht ausgestellt werden. denn der politische Polizist darf niemals auf den Gedanken kommen, dass seine Gegner für eine Überzeugung kämpfen, die auf wissenschaftlicher Lehre fußt und zur Besserung der Gesellschaftsordnung bestimmt ist. Die Polizei nimmt es gerne in Kauf, dass bei ihrer Ausstellung die Mittel zur Bekämpfung des Verbrechens viel weniger in Erscheinung treten als die Mittel der Verbrecher selbst und dass die Veranstaltung nicht nur zur Verherrlichung der Polizei, sondern in weit größerem Maße zur Verherrlichung des Verbrechens dient und einen Anschauungsunterricht für werdende Kriminelle bildet. Die Polizei nimmt es gerne in Kauf, dass man sich vor den rekonstruierten Tatbeständen, vor den Reliquien von Massenmördern, vor den Andenken an Kinderschändungen und vor dem grünen Gewölbe mit der Juwelenbeute eines Fassadenkletterers berechtigt sagt, die Täter haben jahrelang, jahrzehntelang ihr Gewerbe ausgeübt, ohne erwischt worden zu sein und sind meist durch Anzeige von Komplizen, aber fast niemals durch kriminalistische Schliche und Schlauheiten ausgeforscht worden, wenn sie überhaupt ausgeforscht wurden. Die Polizei nimmt es ja auch in Kauf, dass der denkende Mensch mit Widerwillen die Namensnennung und die Beweihräucherung von Kriminalbeamten in der Zeitung liest, die den Filmschauspielerinnen und Operettensängerinnen den Rang der Popularität ablaufen wollen. Die Polizei nimmt all das gerne in Kauf, denn ihr gilt es nur für wichtig, von dem politischen Zweck ihrer Existenz abzulenken. An den wahrhaft ungeheuren, ziffernmäßig gar nicht zu erfassenden Spitzelapparat, der alle linksgerichteten Organisationen, alle Betriebe und alle Straßen durchsetzt, erinnert nichts in der großen Propagandaschau. Nichts erinnert an die Eroberung der russischen Handelsvertretung in Berlin, nichts an die Salven gegen unbewaffnete Versammlungsteilnehmer in Halle, nichts an die polizeiliche Beteiligung bei den Verrätermorden in Bayern und selbst in der geschlossenen Abteilung wird nicht gezeigt, in welcher Art die Karikaturisten der neuen Zeit, Künstler wie Georges Gross, Rudolf Schlichter, John Hartfield und Griffel, der Ansicht des Volkes über die Polizei Ausdruck geben. Alles lenkt ab von dem Anblick der Verheerung, die das Häschertum im Schrifttum anrichtet. Die Haftbefehle und Akten sollten von Neuem ausgestellt werden, die gegen deutsche Dichter ausgestellt wurden. Von Schubart, Kinkel und Reuter angefangen bis zu Mühsam, Toller, Fechenbach, Rolf Gärtner. Es müssten die Zensurverbote exponiert sein. Kein Kunstwerk blieb verschont. Eine Ausstellung des Verbrechens wäre von kulturellem Wert, veranschaulichte sie, wie Tat und Täter im Wechsel der Zeiten Motiv der Literatur gewesen. Man müsste die Aktenreste oder wenigstens die Flugblätter zeigen, die Bischof Camus de Belley und Boccaccio zu Novellen prägten und damit das Material lieferten für Shakespeares Komödien und Tragödien. Die Flut von Prozessschriften und Edikten gegen den Rosshändler Hans Kohlhase, die Kleist zu den knappen Zeilen der besten deutschen Prosa verdichtete. Die Quellen, aus denen der Parlamentsadvokat François de Pitaval protokollarische Dramen formte, Maria Stuart, die Verschwörung des Fiesco zu Genua, Wilhelm Tell, die Jungfrau von Orleans, Wallenstein und Don Carlos, Infant von Spanien. Während die Franzosen die historischen Gerichtsdokumente des Totschlags ausgruben, den Stendal zum tragischen Höhepunkt von Rot und Schwarz genommen und alle Aktenstücke zu Dumaschen, Hugoschen, Balzacschen und Solarschen Romanen, ist seit Erscheinen der Judenbuche kein Aktenauszug über die Ermordung des Schutzjuden Söstmann Behrens, genannt Pines, gedruckt worden, ebenso wenig wie man dem Substrat des Fräulein von Scuderi nachgegangen oder auf die Idee verfallen wäre, hier auf der Polizeiausstellung die Wojtek-Dokumente vorzuführen. Reliquien von Schinderhannes, Käsebier, Tränk, Kaspar Hauser, Anna Böckler und den anderen historisch behaupteten und schriftstellerisch gestalteten Kriminalhelden müssten vorgeführt werden, die Erinnerungsstücke an Prozesse aufbewahrt sein, die den Dichtern Anlass gaben zum Schrei nach Recht. Die Verhaftung des Jean Calas, durch die Voltaire die Justiz der Welt revolutionierte, der Fall des Notars Peytel, an dem Balzac zerschellte, oder die Affäre Dreyfus, von Zola zur Affäre des Erdballs gemacht. Hierher passen die höhnischen Denkschriften Beaumarchais in seiner eigenen Gerichtssache, jene Memoirs, die in Zehntausenden von Exemplaren in Paris aufflatterten und die man noch heute nicht lesen kann, ohne die Vorstellung, ihre Wirkung könnte sich anders äußern als in einer großen Revolution. Um diese Zeit war es, dass ein Buch ganz anderer Art erschien, eine Grande Reportage des ehemaligen Advokaten Linguet, das allen aufgestapelten Hass auf ein Ziel konzentrierte, die Bastille zu erstürmen und die Opfer des Polizeigeistes zu befreien. Ende von Abschnitt 14. Gelesen von Klaus Missfeld.